Ja, schönen guten Abend auch, nicht wahr? Nett, dass alle da sind. Sitzen Sie alle bequem, ja? Ja, das eine wollte ich noch sagen, nicht wahr? Wenn Sie sich nicht ganz im Klaren sind, wann Sie lachen sollen. Den glupsen Sie immer auf die, wo Brille tragen, nicht wahr? Das sind die Intelligenzler. Wenn die lachen, dann ist es soweit, dann dürfen Sie auch. Ja, aber denn nicht so spät, nicht wahr? Sie kennen ja das Sprichwort. Wer zuletzt lacht, hat eine lange Leitung, nicht wahr? Ja, und dann bitte ich Sie aber noch übel zu nehmen, nicht wahr? Also, da hat neulich eine Dame, die ist nach einem Witz aufgestanden und rausgegangen, um sich einen Bleistift zu holen, nicht wahr? Und das dürfen Sie nicht vergessen, Lachen erhält jung, nicht wahr? Lachen macht schön, das sehen Sie doch an mir. Ich habe sehr viel gelacht in meinem Leben. Ja, da habe ich, was Lachen anbetrifft, da hab ich ein Gedicht gemacht, nicht wahr? Sind so Verse, Sie kennen ja doch. Eine Verse wollte auf dem Laufenden bleiben und sagte zum Absatz, ich werde mal laufend Verse schreiben. Hier entsteht ein Absatz. Sie schießen den nicht zu Ende, nicht wahr? Sie schrieb noch so manchen Satz ab und wartet jetzt auf einen Absatz. So, und jetzt geht das los. So, Achtung, fertig, los. Also, heut lacht der Himmel, denn die Sonne scheint, nicht wahr? Doch regnet es, sagt man, der Himmel weint. Der Regen, darauf sehr verdrossen, hat nur zum Lachen sich entschlossen. Seit dies geschah, war die Wasserlache da. Dazu gehört schon ein bisschen Mut, nicht wahr? Ja, Sie wissen doch, was Mut ist, nicht wahr? So, und Übermut zum Beispiel wissen Sie auch. Und schlagfertig auch. Also, Mut ist, wenn ein Mann in der Badehose ins Theater geht, nicht wahr? Ja, das ist Mut, das möchte ich sagen. Und Übermut ist, wenn er die Badehose an der Garderobe abgibt, nicht wahr? Ja, und Schlagfertigkeit, das ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch abgeben? Ja, es gibt so verschiedene Arten von Witzen, nicht wahr? Jeder lacht auf seine Weise, einer lauter, andere leise. Ja. Zum Beispiel die Angeberwitze, das ist eine ganz bestimmte Kategorie, nicht wahr? Da sagt doch so ein Lorbas zu mir, mein Opa, sagt er, ist der kleinste Opa der Welt. Wie das, wollte ich wissen. Ja, sagt der Kleine, ich konnte ihm leider nicht mitbringen. Der liegt im Bett, nicht wahr? Der ist beim Erdbeerenflicken von der Leiter gefallen. Ja, dann muss ich aber auch... Ja, da wir gerade bei den Großeltern sind... Oma, sagten die Enkelkinderchen, Oma, erzähl uns eine wahre Geschichte, so wie neulich, nicht? Der Oma lässt sich erweichen, setzt sich bequem in den Sessel, nicht wahr? Die Kinderchen ihr zu Füßen und da fängt die Oma an. Es war einmal ein altes Schwein. Nein, Oma, nicht immer dasselbe, nicht immer wieder von Opa. Kinder, kann man da nur sagen. Ja, Drillinge kommt zum ersten Mal in die Schule. Da sagt der Lehrer, nu, wie heißt ihr denn, ihr drei? Hä? Eon, Fritz. Gustav. Aber Gustav, wie kommt es, dass du so tief sprichst? Meine Mutter hatte nur zwei Zopfstellen, nicht wahr? Ich bin mit Bärenmarke groß geworden. Ja, das ist die Jugend von heute, nicht wahr? Sie sehen, ich bin ja auch nicht Pride, nicht wahr? Aber ein Restaurant mit oben ohne Bedienung, das kann ich nicht leiden. Und früher hatten die Kellnerinnen doch bloß den Daumen in der Suppe, nicht wahr? Naja, die alte Zeit war ja auch viel geruhsamer. Man hatte mehr Zeit, nicht wahr? Sag doch so Lorbas Sommerjell, nur wenn ich gewusst hätte... dass du noch eine Jungfrau bist, nicht wahr? Da hätte ich mir noch mehr Zeit gelassen. Darauf sagte Marielle, wenn ich gewusst hätte, dass du mehr Zeit hast, hätte ich doch die Strumpfhose ausgezogen. Ja, die schönste Zeit ist doch die Einmachtzeit, nicht wahr? Morgens einmachen, mittags einmachen, abends einmachen. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ja, und trotz aller Geruhsamkeit, wir waren auch nicht feige. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ich habe 1945 mit der Mistforke einen Flieger runtergeholt. Was sagen Sie nun? Nee, nee, nee, nicht vom Himmel. Von meiner Tochter. Ja. So, warte mal, mir fiel da noch einer ein. Ja. Ja. Da sagt er neulich einer zu mir, da sagt er, aber ich habe mir ein Fernglas gekauft, nicht wahr? Ich rede doch nicht über die japanischen Ferngläser. Habe ich zu ihm gesagt, Zeiss ist doch viel besser, nicht wahr? Das ist ein Markenartikel. Nee, die Japaner, du wohnst mir doch gegenüber, nicht wahr? Da habe ich durch mein Glas geguckt und habe gesehen, wie du mit der Frau ins Bett gegangen bist. Ja, sagt er, hättest du Zeiss genommen, hättest du gesehen, dass es deine Frau war. Wie sagt Goethe gleich in seinen Götz von Berchtesgaden? Von Zeit zu Zeit sehe ich die Flasche gern. Oder auch, Enthaltsamkeit ist eine Zier, im Zickzack geht man ohne ihr. Ja, man darf bloß nicht übertreiben, nicht wahr? Sonst geht's einem so wie dem kleinen Deppendorf. Da fragt doch der Lehrer, wie geht's denn dein Vaterchen? Säuferwahn. Was sagt er? Säuferwahn? Und deine Mutterchen? Säuferwahn. Hast du noch Geschwister? Ja, noch eine Schwester. Auch Säuferwahn. Und ein Bruder? Auch Säuferwahn, sagt der Lehrer. Aber wo? Universität? Na, wie ist das möglich? Alle Säuferwahn und das Bruderchen Universität? Ja, in Spiritus. Du, das merken Sie schon, ich meine, das wird ein bisschen brutal jetzt. Kann auch ganz schön sein, nicht wahr? Ja, zum Beispiel im Zoo. Herr Werther, der Bär hat meiner Frau den Arm abgebissen. Ja, das macht er gern. Was denn? Ihre Schwiegermutter ist gestorben, habe ich gehört. Habt ihr sie schon begraben? Nee, ich lasse verbrennen, sicher ist sicher. Nur Sie sind aber auch ein leidgeprüfter Mann. Zwei Frauen sind nur an Pilzvergiftung gestorben. Und die dritte auch? Nee, Schädelbruch. Die wollte Pilze nicht essen. Das Rauchen, ich habe gerne eine Zigarette angesteckt. Ich muss es ja zugeben. Das Rauchen verstehst ja so langsam gegen den guten Ton, nicht wahr? Aber ich frage Sie ganz ehrlich, was wollen Sie lieber sein? Millionär oder krebskrank? Na doch, lieber krebskrank, ist doch klar. Sehen Sie mal, Millionäre mussten bisher alle sterben. Nachweislich, ja. Aber an Krebs nur 80%. Ja, man muss natürlich auch das Sprichwort beherzigen. Rauche nie im Bett, nicht wahr? Die Asche, die runterfällt, könnte eine eigene sein. Ja, aber nur genug mit dem Laster, nicht wahr? Übrigens bei Laster, da fällt mir ein, da fuhr ich gestern immer hinter einem Laster hinterher, nicht wahr? Ich konnte ihn nicht überholen. Und alle 2 Kilometer hält er an, der Fahrer steigt aus, klopft gegen den Wagen so mit der Faust, nicht wahr? Das war mir langsam zum... Da bin ich ausgestiegen, hab gesagt, was soll der Quatsch? Das ist kein Quatsch, sagt der Fahrer. Ich habe 2 Tonnen Kanarienvögel geladen. Mein Wagen ist aber nur für 1 Tonne zugelassen. Nun kloppe ich immer jeden, damit die Hälfte in der Luft bleibt. Nicht wahr? Ja, wie die Zeit vergeht, sagt doch der Fritz zum Emil. Ja, nun ist wieder bald Weihnachten, nicht wahr? Ja, sagt er, wir gehen nicht hin. Sag mal, habt ihr auch immer so schön einen Baum? Nee, wir machen die Dose auf. Wir haben Heiligabend ein Waisenkind zu Besuch. Nee, wir haben Putter, wie immer. Ja, das habe ich auch meinen Opa gefragt, nicht wahr? Was möchtest du lieber, Opa? Weihnachten oder Mädchen im Bett? Sagt er, nee, lieber Weihnachten, weil das ist öfter. Ja, apropos Äfter, da sagt die Bäuerin zum Bauer, du, wenn du die Ferkel in die Stadt bringst, dann kannst du bei der Gelegenheit mal baden gehen, nicht wahr? Am Abend schimpft der Bauer. Nee, wieder schickst du mich in die Stadt zum Baden, ich hab meine Weste dabei verloren. Ein Jahr später konnte die Bäuerin den Bauern wieder überreden, in die Stadt baden zu gehen. Voller Freude kommt er zurück. Du, ich hab meine Weste wieder. Ich hatte sie das letzte Mal unter das Hemd gezogen. In dem Zusammenhang, da fällt mir auch ein Schüttelreim ein. Ich war, sind die Nägel rein? In der Regel nein. Oder ein Mädchen, das gern Käse isst, putzt sich die Zähne, Esekist. Ja, es gibt auch noch kürzere, zum Beispiel, du bist Buddhist, nicht wahr? Das ist der kürzeste, den ich kenne. Oder weh diesen Devisen, das ist auch ganz kurz. Da habe ich selbst einen vierfachen Schüttler gemacht. Ich kannte einen Hausmeister, mit seinem Namen Maus heißt er. In einem Kellermeis haust er, den Kindern die Suppe, ob kalt, ob heiß, maust er. Ja, damit wären wir also bei den lieben Kinderchens. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Das ZDF bringt mit der sechsteiligen Serie über Geschlechtserziehung, zum Beispiel Organ des Mannes, Vereinigung und Befruchtung, die Einführung übernimmt Professor Holzhammer. Ja, und jetzt, da habe ich ein kleines Gedichtchen, pass mal auf. Der Storch hat in vergangener Nacht bei Nachbars drüben beim Schneider einen kleinen hübschen Jungen gebracht, das ist alles froh und heiter. Schon der zweite, der erste ist schon im fünften Jahre, der lupft den kleinen Bruder an mit kritischem Augenpaare. Du Vater, sagt der kleine Wicht, der Kleine ist eine Schäne. Guck dir doch mal den Schnabel, nein, der hat doch keine Zähne. Das ist bei allen Kindern so, du kleiner dummer Peter. Der Mensch kommt ohne Zähne zur Welt, nicht wahr? Die kriegt er doch erst später. Du Vater, aber guck mal, dacht jetzt die freche Ratte. Der hat ja keine Haar am Kopf, der hat ja eine Platte. Gerade wie bei dir. Wart nur im nächsten Jahre, da hat der Kleine, so wie du, den ganzen Kopf voll Haare. Der Kleine drauf, der ist schon alt. Der hat ja im Gesicht schon Falten. Mit dem, da haben sie euch angeschmiert. Den tät ich nicht behalten. Ja, ist doch ja nicht so lange her. Da glaubte man noch an den Storch, nicht wahr? Ja, unsere Nachbarn, die hatten 11 Kinderchens und eine Ente. Ich sag, was soll denn mit einer Ente? Sagt der Drittjüngste, das ist keine Ente. Das ist der Storch, der hat sich bei uns die Beine abgelaufen. Ja, es ist aber eine ganz berühmte Familie geworden, nicht wahr? Aus der Familie stammt nämlich der Boogie Woogie, weil sie hatten mit 13 Personen bloß ein Klo. Die Mutter hielt mal mit der Vierjährigen über den Bahnhof. Da sagt die Kleine, guck mal, Mutti, da steht eine Wiege. Nein, mein Kind, das ist eine Ware. Muttchen, kann man sich auch darauf wagen? Nein, mein Kleines, darauf kann man sich wiegen. Hast du dich auch schon mal darauf gewiegt? Die Mutter lacht. Nein, es heißt, hast du dich auch schon mal darauf gewogen? Ach so, guck mal, noch eine Woge. Ja, und einmal spielten sie auf dem Boden versteckt, nicht wahr? Plötzlich ruft Heidi, seht mal hier. Von wegen Osterhase, nicht? Hier in der Truhe, da liegen die Nester für die Ostereier. Ist alles Schwindel, Osterhase. Und hier habe ich das Kostüm von Weihnachtsmann, ist auch Schwindel. Ja, und von wegen geboren, den Bohrer finde ich auch noch. Ja, ein Arbeiter, das ist auch gut. Der kommt nämlich am Wochenende immer nach Haus, nicht? Und da sagt er zu seiner Frau, wenn das Baby da ist, gibst du mir Nachricht, nicht wahr? Aber nicht auf eine offene Karte, das könnt ja einer lesen und da muss ich einen ausgeben. Und unsere Abteilung ist sehr groß. Am besten du telegrafierst. Na, was kannst du denn telegrafieren? Sag mal, Melone. Ja, dann weiß ich Bescheid. Paar Tage vergehen, kriegt ein Telegramm. Melone, Melone, Melone. Zwei mit Stiel, ein ohne. Ja, so, das muss einem bloß was Richtiges einfallen, nicht wahr? Ich habe neulich zum Beispiel einen Hut im Fenster gesehen. Für 18 Mark bin ich rein, habe gesagt, Sie haben da schönen Hut für 17 Mark im Fenster. Wenn Sie mir den für 16 Mark einpacken, könnte ich ihn vielleicht für 15 Mark mitnehmen. Ach, Sie meinen den Hut für 14 Mark, der mit 13 Mark ausgezeichnet ist. Ja, den nehme ich für 12 Mark aus dem Fenster, dann können Sie für 11 Mark mitnehmen. Aber ich frage nochmal den Chef. Da ist der Chef, da ist ein Herr, der möchte den Hut für 10 Mark im Fenster, der da für 9 Mark drin liegt, mitnehmen. Geht das in Ordnung? Welchen? Ach, den Hut für 8 Mark, aber natürlich packen Sie ihn für 7 Mark ein, dann kann ihn der Herr für 6 Mark mitnehmen. Ja, Sie haben es gehört, der Chef ist einverstanden, dass Sie den Hut für 5 Mark aus dem Fenster für 4 Mark mitnehmen. Ich packe ihn eben für 3 Mark ein, nicht wahr? Ja, dann haben Sie für 2 Mark einen schönen Hut und Sie zahlen an der Kasse 1 Mark. Ach, Sie haben den schönen Hut für 90 Pfennig gekauft. Da kriege ich von Ihnen 80 Pfennig. Haben Sie die 70 Pfennig nicht passend? Na, das sind ja noch 6 Groschen. Oder geben Sie mir das nagelneue 50-Pfennig-Stück. So, und das Paket, das ist auch für Sie. Eine kleine Zugabe der Firma. Ein passender Anzug für Ihren Hut. Ganz anders ist es natürlich drüben in der HO. Da habe ich folgendes Gespräch belauscht. Verzeihen Sie, gibt's in dieser Etage keine Möbel? Nee. Keine Möbel gibt's in der dritten Etage. Hier gibt's keine Teppiche. Wissen Sie, ich mache ja die kurzen Witze so gern. Ich war zum Beispiel, ich möchte ja eine Rückfahrkarte. Wohin? Na, hierher. Oder Oberchen, ich möchte gern Kaffee, aber ohne Sahne. Ja, Sahne gibt's nicht, darf's auch ohne Milch sein. Ja, da habe ich mir eine Fahrkarte nach Berlin-Ost. Ich war, sagt der Beamte, über Bichen oder über Helmstedt. Nee, habe ich gesagt, über Weihnachten. Ja, mein Bruder hat nämlich geheiratet da drüben, nicht? Der sagt, ich musste mich an Lotte ketten, die brät so schön in Koteletten, nicht wahr? Ja, da war ich bei der Kindtaufe, war ich auch da, bei der Kindtaufe. Wie heißt denn der Kleine? Nu, Nelkenheinrich. Nu, was ist denn das für ein Name, Nelkenheinrich? Ja, warum denn nicht? Deine Tochter heißt ja auch Rosemarie. Dann muss ich Augenblick mal trinken. Moment. Da hatte ich so ein eigenartiges Erlebnis in der Bar, nicht wahr? Zwei Herren saßen sich gegenüber im Fenster. Der eine, der guckte immer raus und machte 44. 67. 58. Nach einer ganzen Zeit sagt der andere, was machen Sie da immer? Na, ich vertreibe mir die Langeweile, nicht wahr? Und zähle die Schafe auf der Weide. Das gibt's doch nicht. Moment, passen Sie auf, gleich kommt meine Weide. Mich können Sie nicht anführen. Ich weiß genau, wie viel Schafe. Das ist die Weide. Nun zählen Sie mal schnell. 92, stimmt's? Das kann ich nicht begreifen. Das ist ja unwahrscheinlich. Das stimmt. Sagen Sie, wie machen Sie das so schnell? Das ist ganz einfach, sagte er. Ich zähle die Beine und teile das Ganze durch 4. Ein Amerikaner wollte mir aber neulich imponieren, nicht wahr? Da sagt er, oh, ich habe in Amerika eine Farm, die ist so groß, wenn ich einmal mit meinem Auto rumfahre, brauche ich 2 Tage. Habe ich gesagt, ja, so ein Auto habe ich auch mal gehabt. Ja, wenn ich an meine Jugend denke, nicht wahr? Ich hatte einmal an einem Abend 4 Verabredungen. Ja, da wurde mir doch ein bisschen plümerant zumut. Ich bin vormittags zum Doktor gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Der Doktor hat gelacht und hat mir eine Spritze gegeben. Am nächsten Tag treffe ich den Doktor auf der Straße, nicht wahr? Erbarmung, sagt er. Zu was haben Sie den Armen, Jips? Habe ich gesagt, sie sind alle 4 nicht gekommen. Eine alte Frau hat einen Papagei. So Papagei, wird sie jetzt immer, aber der ist ganz besonders. Ich muss jetzt schon lachen. Also, eine alte Frau hat einen Papagei. Der hat sie beigebracht. Wer ist da? Immer zu rufen, wenn es an der Tür klopft, nicht wahr? So. Wer ist da? Ja, in der Art. Ja, guck mal, das war der Papagei, der hat Fremdsprachen studiert. Ja. Ja, das ist ein vielseitiges Tierchen, nicht wahr? Ja, und eines Tages ist in der Wohnung so ein Wasserrohrbruch, nicht wahr? Und die Oma ruft den Klempner an. Ja, Herr Klempner, ich verlasse mich drauf. Sie kommen in einer Stunde, nicht wahr? Ja, den kann ich noch einholen. Ja, aber Sie müssen bestimmt... Ja, ja, ist gut. Der Klempner kam wie alle Klempner zu früh, nicht wahr? Ja, und jetzt kommt er. Wer ist da? Der Klempner. Wer ist da? Der Klempner, gnädige Frau. Der Klempner. Wer ist da? Der Klempner. Wer ist da? Das hält er nicht aus und bricht ohnmächtig zusammen, nicht wahr? Der Klempner kann nicht mehr. Ja, die Frau kommt vom Einholen zurück und sagt, um Gottes Willen, wer liegt denn da? Der Klempner! Ich sitze mit dem Ernst Kaludrigkeit im Restaurant und bestellen mir 4 Spiegeleier. Ja, der Ernst glupst mich groß an. Ich sage, das ist gut, dass ihr Tinte auf den Füller, nicht wahr? Aber Ernst, was macht er? Bestellt sich Königsberger Klops. Warum hast du denn hier auch Eier bestellt? Wozu, sagt er, ich weiß ja nicht, wie ich schreiben soll. Ja, da fällt mir was ein. Apropos Schreiben. Der kleine Fritz Berjuleit, das ist ein Bauersöhnchen von nebenan, nicht? Der sitzt und macht Schularbeiten. Sie sollen Aufsatz schreiben oder ein Gedicht, egal, nicht? Wo das Wörtchen wahrscheinlich drin vorkommt. Das setzt sich gerade in der Schule, nicht wahr? Nun knabbert er Bleistift rum und glupscht auf den Hof. Das fällt und fällt ihm noch ein. Ja, da sieht er die Macht und die Scheune gehen. Und da dämmert es ihm. Und er schreibt, die Macht geht in die Scheune. Das war schon immer so. Sie hat eine Kippe bei sich, wahrscheinlich holt sie Stroh. Das ist ganz schön, bloß ein bisschen kurz, nicht wahr? Moment, Momentchen. Er schreibt weiter, was er eben ja gesehen hat. Der Knecht geht in die Scheune, das ist mir aber neu. Er hat auch eine Kippe, wahrscheinlich holt er Heu. Nur wenn ich jetzt noch einen Vers habe, dann kann ich spielen gehen, dann ist die Seite voll, aber... Es will und will ihm noch einfallen. Muss doch mal sehen, denkt er. Geht auf den Hof, macht das Scheunentor auf, macht das Scheunentor rasch wieder zu, sockt nach oben und schreibt, die Macht liegt tot am Boden, der Knecht liegt oben auf, er zuckt nur noch ein bisschen, wahrscheinlich stirbt er auch. Ja, ich kenne den Witz, aber ich muss immer wieder lachen, nicht wahr? Ja, einmal hatten wir Besuch aus der Stadt, nicht wahr? 2 Majelzis aus Königsberg. Sie wollten sich natürlich auch ein bisschen nützlich machen. Aber ihr wisst doch, sagt der Bauer, ihr könnt morgen die Kuh zum Nachbardorf zum Bullen bringen. Ja, als er abends mit der Kuh zurückkam, sagt der Bauer, na, wie seht ihr denn aus? Erbarmung, seid ihr unter den Räuber gekommen? Vollkommen verdreckt und die Kleider zerschlissen. Erbarmung, was ist passiert? Ja, sagt das eine Mädchen, das war ja nicht so leicht, die Kuh auf den Rücken zu legen. Ja, hier, da wir gerade bei der Kühe sind. Ein junges Pärchen geht spazieren, da kommen sie auch an der Koppel vorbei. Ein Bulle ist ja dabei, für Nachwuchs zu sorgen, nicht wahr? Ja, erstaunt bleibt der Majel stehen und sagt, sag mal, woher weiß eigentlich der Bulle, ob die Kuh auch mächt? Nur das riecht er. Als die beiden im Wald gekommen sind, sagt das Mädchen, riechst du noch? Ja, wie die Jungen, so sind auch die Alten, nicht wahr? Du Opa, dein Knopf ist offen. Ja, das ist Absicht. Du Opa, dein Knopf ist aber an der unpassenden Stelle offen. Ja, ich sag schon, das ist Absicht. Hab neulich einen Kragenknopf offen gehabt, hab 8 Tage lang einen steifen Hals gehabt. Ja, das ist ja die Zeit der Stiefmütterchen, nicht wahr? Ja, er wird nun nicht mehr Stiefmütterchen. Ja, jetzt ist er unten. Ein Mann bringt jeden Morgen 10 Eisstangen. Und eines Morgens bringt er nur 9 Eisstangen. Ja, darüber kann ich nur auch nicht lachen. Ich wollte bloß wissen, ob sie noch zuhören. Aber der ist schön. Im Zug sitzt eine Dame mit einem Hündchen und ein pfeiferauchender Herr, nicht wahr? Wenn sie ihre Pfeife nicht ausmachen, sagt die Dame, schmeiß es aus dem Fenster. Na, machen sie mal, dann schmeiß ich den Hund nämlich hinterher. Und dann raucht sie ruhig weiter. Kurz entschlossen schmeißt die Dame die Pfeife aus dem Fenster, nicht wahr? Der Herr nicht voll, schmeißt das Hündchen hinterher. Auf der nächsten Station hält der Zug. Beide gucken aus dem Fenster und was sehen sie? Das Hündchen sitzt auf dem Bahnsteig und macht Männchen. Und was hat er im Maul? Nee, nicht die Pfeife. Die 10. Eisstange. Da habe ich noch einen Papageienwitz, nicht wahr? Was kostet der rote Papagei? Ist ein hübsches Tierchen, nicht wahr? Nun, der kostet 2000. Was, 2000 Mark? Das ist aber viel Geld, nicht wahr? Ja, der spricht aber nicht nur Deutsch perfekt, der spricht 5 Sprachen, singt selbst komponierte Lieder und begleitet sich selbst auf dem Klavier, nicht wahr? Ja, so, aber sagen Sie, was kostet der blaue? Ist ja auch ein schönes Tierchen, nicht wahr? Ja, der kostet 10.000. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Na, was kann der denn alles? Na, der kann Jarnusch, nicht wahr? Das ist der Vorgesetzte von dem Roten. Ja. Sagen Sie mal, kennen Sie denn die bekanntesten 3 Geistlichen? Kennen Sie, na, das ist der Pfarrer Diva, der Pastor Nack und Pastor Kieten, nicht wahr? Ich kann wieder gehen, sagte eine, der vom Doktorjahr kam. Was, sind Sie geheilt? Nee, wir haben das Moped geklaut. Du Papa, sag mal, was ist ein Transvestit? Na, hier in der Kirche, fragte Mama. Der kann dir das sagen. Ja, morgen habe ich nur meinen ersten Drehtag. Ich bin schon ganz nervös, nicht wahr? Wir drehen nämlich Ben Hur. Ich spiele Ben und meine Schwester die andere Rolle. Ja, vor kurzem war ich in England, nicht wahr? Hab da auch einen Film. Im Hotel, da habe ich das falsche Tier erwischt. Ach, das war vielleicht. Na doch, da saß ein nacktes Fräulein in der Badewanne. Da war ich ganz perfus oder konvex oder wie das heißt, nicht wahr? Da habe ich, geistesgegenwärtig habe ich den Nationalhymne gesungen. Meinen Sie, die wir aufgestanden? Ja, das muss ich auch, das ist auch nicht schlecht. Ja, und da sagte der Scheich zu mir, Salam Aleikum, das heißt der Deutsch, Zigarette gefällig, nicht? Nein, Salam Aleikum, das ist im Orient eine Grußformel, nicht wahr? Das ist aber sehr salopp. Was meinst du? Ich sagte, der Gruß im Orient ist sehr salopp. Na, erlaube mal, salopp ist eine bestimmte Jankart bei Pferden, nicht wahr? Was an der Aller? Nun Mensch, ich berichte doch von Erlebnissen im Orient. Ja, richtig. Der Scheich begrüßte dich, indem er sagte, Salam Aleikum. Ja, manchmal sagt man auch Slalom, nicht wahr? Was denn Slalom, habe ich immer für ungarische Wurst gehalten. Nee, dann kann ich dich doch wieder belehren, nicht wahr? Die berühmte ungarische Wurst heißt nach einer bekannten ungarischen Seeschlacht Salamis, nicht wahr? Ach, so ähnlich wie der Wüstenwind, der Samoa. Das ist natürlich ein Blödsinn, nicht wahr? Der Samoir ist ein Kessel, in dem die Russen den Tee kochen. Na, hör mal, der Kessel, in dem die Russen den Tee kochen, der heißt Samurai, nicht wahr? Na, ganz so dumm bin ich nur auch wieder nicht. Du brauchst ja nicht so kurz zu lächeln, nicht wahr? Na, hör mal, man lächelt aber nicht kokott, mein Lieber, man lächelt krokett, nicht wahr? Quatsch doch nicht. Krokett ist doch eine Frühlingsblume. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst Cricket, nicht wahr? Und dass ich nicht lache, da muss ich mal wieder die Kassagnetten für dich aus dem Feuer holen. Hermann, Cricket ist doch ein Tennisschläger, nicht wahr? Na, ich will mich nicht mit dir streiten. Wir kommen dabei ganz von der These ab, nicht wahr? Ja. Wo war ich denn durchaus stehen geblieben? Ja, bei den Mohammedanern, die als Pinguin durch die Wüste ziehen und immer das gefährliche Zeugs, das Backschisch rauchen, nicht wahr? Ja, und weil es da oben so warm ist, da tragen sie auf dem Kopf eine Turbine, nicht wahr? Was denn, die Frauen auch? Ja, natürlich. Das ist aber allerhand Erbarmung. So, aber stimmt es eigentlich, dass die weißen Haremsfrauen dort Basilisken heißen? Ja, das ist ein blanker Unsinn, nicht wahr? Basilisken sind alte Kirchen in Italien, nicht wahr? Die weißen Haremsfrauen heißen Obelisken. Oder meinst du vielleicht die Tempeltänzerin, die Najaden? Na halt, Moment, bei dir kommen die Worte wie aus der Pastete geschossen, nicht wahr? So Schlag auf Schlag wie von der Tarantella gestochen. Was meinst du, wie heißen die Tempeltänzerinnen? Najaden? Das kann aber nicht ganz stimmen, mein lieber Freund. Die Tempeltänzerinnen heißen Bayouvaren, nicht wahr? Dann denk doch an Goethes Gedicht, der Gott und die Bayouvarin, nicht wahr? Salam alaikum. Ja, sagt der eine, sagen Sie mal mit so einem Instrument unterm Arm, sagen Sie mal, das ist irgendwie ein Kürzerer, nicht wahr? Man kann ja nicht immer so lang, wie man will, nicht wahr? Dann kommt er und sagt mit der Jäge unterm Arm, sagen Sie mal, wie komme ich zur Philharmonie? Eben, immer nur eben, sagt er. Herr Doktor, wissen Sie, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, der Kopf schwillt mir immer an und die Augen quellen und die Brust wird immer so eng, nicht wahr? Ja, sagt er, das kenne ich. Da kommen Sie mal gleich her. Ach nee, das geht nicht. Das ist eine schwerwiegende Sache, nicht wahr? Wissen Sie was? Da fahren Sie mal nach Paris. Da habe ich einen Kollegen. Der behandelt sowas. Das ist ein Spezialist. Mit dem habe ich zusammen studiert, nicht wahr? Ja, der fährt nach Paris und da sagt der Herr Doktor, der Kopf schwillt mir immer an und die Augen quellen und die Brust, der wird immer so eng, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Der Hamburger Kollege, der hat sich schon angekündigt. Kommen Sie doch mal her. Na, gucken Sie mal in der... Oh nee, das ist nichts. Wissen Sie, in Tokio, da habe ich einen Kollegen, nicht wahr? Der kennt sich da genau aus. Da müssen Sie mal nach Tokio fahren. Das bezahlt ja auch die Krankenkasse, nicht wahr? Zu dem fahren Sie mal hin. Der fährt nach Tokio also. Ja, Herr Doktor, guten Tag, sehen Sie mal, der Kopf schwillt mir immer so an und die Augen quellen und die Brust wird immer so eng. Ja, sagt er, das ist... das werden wir schon sehen. Kommen Sie mal her, setzen Sie sich mal hin. Ja, wenn ich jetzt den Moskauer Kollegen hier hätte, nicht wahr? In Moskau ist nämlich ein Kollege, der behandelt das. Da im 0,0 ist das wieder vorbei, nicht wahr? Dann müssen sie nach Moskau. Der fährt nach Hamburg zurück und sagt zu seiner Frau, du, jetzt muss ich noch nach Moskau. Jetzt muss ich mal endlich andere Schuhe, andere Strümpfe, nicht wahr? Putz mal den Sock und ich hier inzwischen mir ein neues Oberhemd kaufen. Guten Tag, Fräulein, ich möchte ein neues Oberhemd. Ja, sagt sie, welche Größe denn? Na, das wird sein 38. Nee, Hänsemann, Sie brauchen mindestens 42. Bei 38, da schwillt der Kopf immer an, die Augen quellen und der Brust wird zu eng. Fräulein, ich möchte ja einmal Loge. Und verzeihen Sie, das heißt Loge. Och, welche Blamage. Doktor, ich weiß nicht, was ist, nicht wahr? Morgens um 6 mache ich immer so einen Haufen. Na, das ist auch ganz gesund. Ja, sagte ich, wach um 7 immer erst auf. Kommt ein Frosch im Milchladen. Sie wünschen Quark. Dracula mit Meterbrot auf der Straße. Was machst du mit dem Meterbrot hier mitten in der Stadt? Ja, sagt, da drüben ist ein dufter Autounfall, ich hier einstippen. Ja, Dracula trifft einen Kollegen, ich war, sagt er, sag mal, machst du auch so gern Musik? Ja, sagt er, yeah, ja, Musik sehr gerne, nicht wahr? Ja, auch Walzer? Na ja doch, Wiener Blut, Wiener Blut. Ja, kommen Sie rein, das freut mich, dass Sie da sind. Nee, sagt er, ich habe schmutzige Füße, macht ja nichts, ich habe ja Schuhe an. Sag mal, was hast du denn da oben an deinem Ohr? Da hast du dir Verbandszeug? Ja, ja, ich habe mir ins Ohr gebissen, nicht wahr? Wie hast du das gemacht? Das Ohr ist da oben, der Mund ist da unten, nicht wahr? Ja, ich bin auf den Stuhl gestiegen, sagt er. Kennen Sie auch den Unterschied zwischen einer Krähe? Das ist ja kein Unterschied. Beide Beine sind gleich lang, besonders das linke, nicht wahr? Ja, und das ist ein Satz mit Orchideen, das wollte ich vorhin schon sagen. Ja, schreiben Sie auch Sticke? Orchideen hätte ich schon, nicht wahr? Und in einem Restaurant, das war, da sagt der Kellner, bitte schön, was wünschen der Herr? Da sagt er, ich möchte Speisekarte. Die Speisekarte brauchen Sie bei uns aber nicht. Sie können bestellen, was Sie wollen, wir haben nämlich alles. Na, hören Sie mal, ich möchte was essen, ich möchte... Ja, Sie können aber bestellen, was Sie wollen. Unser Restaurant ist bekannt dadurch, nicht wahr? Dass Sie alles bestellen können. Wir brauchen keine Speisekarte, nicht wahr? Also gut, dann bringen Sie mir bitte mal, da sagen wir mal, Elefantenohr. Elefantenohr, bitteschön, mein Herr, können Sie haben. Was denn? Wirklich? Na, was wollen Sie, indischen Elefant oder afrikanischen Elefant? Tja, sag ich, na, da bringen Sie mir mal indischen Elefant. Aber ich warne Sie, ich kenne mich da aus. Gut, sagt der Kellner, indischen Elefant, schneiden wir extra einen für Sie an, nicht wahr? Nee, unser Kind, ja, ne, unser Lokal ist bekannt dafür. Der kommt tatsächlich mit einem großen Teller, nicht wahr, so Silberbesteck und da liegt das Ohr drauf. Und ich probiere und sage, tatsächlich, sagen Sie mal, wie machen Sie das? Ohne Speisekarte. Ja, das ist, wir können bestellen, was Sie wollen. Das heißt, nein. Nein, das war vor 14 Tagen, das war ein schwarzer Tag bei uns im Lokal. Da saß da drüben ein junges Mädchen, ich war, der wollte Teenager-Brüstchen auf Toast. Da war uns doch der Toast ausgegangen. Kennen Sie auch einen Satz mit Pfirsich? Na, an und für sich kennen Sie den schon, nicht wahr? Ich wollte jetzt zum Schluss kommen. Ich wollte nur sagen, nicht wahr? Hoffentlich war für jeden ein bisschen dabei, nicht wahr? Denn ein kleines Etwas ist besser als ein großes Jarnuscht. Ja, und wer meckert, nicht wahr? Wer meckert, den kann ich nur sagen, ein Kritiker, das ist ein Mann, der alles besser weiß und Jarnuscht kann.